If you believe a lie, it's as powerful as believing the truth. Wenn ihr eine Lüge glaubt, sie ist genauso mächtig wie die Wahrheit. My younger brother said to me, he said in the midst of his destructive lifestyle earlier in his life. Mein jüngerer Bruder sagte zu mir, inmitten seines sehr destruktiven Lebensstils, he said, dass er früher so. Ever since mom called me stupid when I was 12 years old. Es geschah, als meine Mutter mich dumm nannte. Also ever since our mother, yeah, our unsere mother. Mutter. Ever since mom called me stupid. Seitdem Mutter mich, sagte er, dumm genannt it's hat. My mother too. So he's talking to me. Ever since mom called me stupid. Also seitdem mich Mutter einfach doof oder dumm genannt hat. I cannot get it out of my mind. I kann es nicht mehr aus meinem stupid. Verstand bekommen. Ich and denke einfach, ich bin doof. And this is what destroys us. Und das ist das, was uns zerstört. The most powerful message when I was at Hillsong Conference. Die mächtigste Botschaft, die ich erlebt habe, als ich bei der Hillsong-Konferenz war, by a guy with a strange name. Das war eine Botschaft von einem Mann mit einem seltsamen Namen. Flip Flippin. Also Flip Flippin. He has this book. Er hat dieses Buch. And he is an incredible success story. Und er ist unglaublich erfolgreich. Because he believes this. Weil er etwas glaubt. That every single year of our life, we should be removing one constraint in our life. Jedes Jahr in unserem Leben sollten wir eine Beschränkung einfach entfernen. Jedes Jahr. We should take one at a time every year. Jedes Jahr einfach nur eine. And he said, your church will never go beyond your constraints, senior pastor. Er sagt, deine Gemeinde wird nicht weitergehen als deine Beschränkung, Senior Pastor. Our church will never go beyond our constraints. Unsere Gemeinde wird nie weitergehen als unsere Beschränkung oder Limitierung. In every constraint und jede Beschränkung on a lie. Hat irgendwo ihre Grundlage auf einer Lüge. And this is how the devil neutralizes the church. Und so neutralisiert der Teufel die Gemeinde. The devil doesn't have to be anywhere near us today. Der muss nicht irgendwo in unserer Nähe sein. He has already planted thousands of little lies everywhere. Er hat bereits tausend von kleinen Lügen like irgendwo eingepflanzt. They're just like a virus in a computer and he goes his wie way. Ein Virus in einem Computer, der dann in einem bestimmten Moment einfach and, eingeschaltet wird. And we live in these constraints and this weirdness and we're not effective and we don't know why. Und wir leben in diesen Beschränkungen, dieser Seltsamkeit und wir sind nicht effektiv und wissen gar nicht warum. Because there's seeds, there's lies. Das sind diese sind so wie Samen, die als Lügen eingepflanzt werden. This is what this therapy will help us to find, identify the lie. Diese Therapie wird uns dabei helfen, diese Lügen zu identifizieren. I would love to, it's going to be every Wednesday night for when does it start? The 20th. Beginnt am 20. immer Mittwochabend. It would be great to have 300 people on a Wednesday night. Das wäre großartig, wenn einfach 300 Leute am Mittwochabend hier wären. Even if it's just for a few weeks. Und wenn das nur für ein paar Wochen wäre. Some people will finish the whole course. Aber einige werden den ganzen Kurs abschließen. And we may never do it again, Tim und vielleicht werden wir es nie wieder machen. May not be here next year. Weil der Tim vielleicht nicht da sein wird. Okay, I want to show you some slides. Möchte ich ein paar Bilder zeigen. I'm only speaking for a short time today. Heute werde ich nur für eine kurze Zeit sprechen. I'm going to speak today about having a daring faith one more time. Ich möchte noch einmal darüber sprechen, einen wagemutigen Glauben zu haben. This is the church that is daring. Das ist eine Gemeinde, die ist wirklich wagemutig. It's not even a church. It's just a group. I think this is a church. Yeah, they go oh, yes. out. They went out, and it says it doesn't cost anything. It's a free gift. They put a book table out somewhere. Das ist eine Gruppe, die ist rausgegangen, eine Gemeinde. Sie sagen, schau, das ist frei. Ihr könnt das nehmen. Am Rochusmarkt. Rochusmarkt, yeah. Just out there telling people, giving stuff away for free and saying it's a gift. It's a gift. Da sind sie einfach draußen, sie geben Dinge weiter und sagen, schau, das ist für dich, das ist ein Geschenk. We are not the only ones. Wir sind nicht die Einzigen. Let's go further. Gehen wir weiter. Somebody put this in the newspaper. This is December 31st. Am 31. Dezember, yeah. Also Silvester, New Year's Eve. Wiener Look, Zeitung in Korea. Eternal life? Ewiges Leben? Do you want eternal wo wirst du sein in yeah, der Ewigkeit? Where will you spend eternal life, right? And it's a good sign for a Bible or a calendar book. Also ein Gutschein für eine Bibel oder einen Buchkalender. Right? Somebody just said, you know what? I'm tired of being casual. I'm going to do something crazy. Also ich habe es satt, einfach nur so das beiläufig und gelegentlich zu machen. Ich werde jetzt einfach mal etwas Verrücktes starten. What are you going to do? I'm going to take my money and I'm going to put Was wirst du machen? Ich werde mein Geld an nehmen advertisement in the Wiener ich werde Courier. Eine Annonce schalten im Wiener Kurier. You can't do that. Das geht doch of nicht. I can. Natürlich kann ich das. No one has done that. Na, niemand hat es zuvor gemacht. I am going to start. Na, ich werde das beginnen. Und hier ist es. Somebody's got the spirit. Somebody has a Caleb spirit. Also jemand hat einen Geist Caleb. Cool. This is cool. Okay, next picture. Nächstes Bild. This is our little Yama. Das ist Yama. Remember Yama? This is like, Yama. This is the little girl Rob wanted to adopt. Das ist das kleine Mädchen, was Rob adoptieren wollte. She's like this little African princess. Sie ist eine kleine afrikanische Prinzessin. She's like the joy of the village. Ah, das ist die Freude dieses Dorfes dort. And she absolutely changed our lives. Sie hat wirklich unser Leben total verändert. She gave us such a heart for these people. Sie hat uns so ein Herz für diese Leute gegeben. She was just like living with Ryan and Rob the whole time. Sie hat eigentlich die ganze Zeit mit Brian und Rob zusammengelebt. The parents actually asked Rob if he would take her and adopt her. Und die Eltern haben Brian gefragt, ob er sie nehmen würde. Rob, ob er sie nehmen würde, um sie zu adoptieren. And it was just like such an incredible God thing. Es ist einfach so eine unglaubliche Sache, die Gott gemacht hat. She's sleeping on Rob's bed. Da schläft sie, das ist das Lager vom Rob. This is how she is. She is at the church service. So ist sie gerade im Gottesdienst. And I was with her at the church service. Und da war ich mit ihr zusammen. And there she is. Da ist sie wieder. That's a picture of Rob and I and Brian in the snow. Das ist ein Bild von Rob und Brian und mir im Schnee. We gave it to her. She'd never seen snow before. And now I'll start the story. You can stay right here. Rob had to take the cargo down to the truck before the kids got out of school. Also Rob muss das gesamte Gepäck einfach runterbringen, bevor die Kinder aus der Schule kommen würden. So Rob didn't have a chance to say goodbye to Yama. Also hatte Rob keine Möglichkeit, der Yama auf Wiedersehen zu sagen. And the truck was down an hour and a half down the hill. Und es hatte anderthalb Stunden gebraucht, da einmal runterzugehen, diesen Hügel. And Rob was so bummed out that he just cried the whole way down. Und Rob, der war so traurig drüber, dass er den ganzen Zeit den Weg runter nur geweint hat. But the Holy Spirit prompted Brian, bring that picture back. Aber der Heilige Geist hat das einem dem Brian aufs Herz gelegt. To bring her, carry her down an hour and a half. Einfach sie anderthalb Stunden einfach runterzubringen. So Rob could say goodbye to her. Dass sich Rob noch von ihr verabschieden könnte. It was just the most beautiful thing. Rob was so incredibly blessed. Das war so so wunderbar und Rob war so gesegnet davon. It was such a long trip that she fell asleep on Brian's shoulders. Das war so ein langer Weg, dass sie einfach auf Brians Schultern eingeschlafen ist. Next picture. We just heard 2 days ago. Wir haben vor 2 Tagen gehört, that she died. Dass sie gestorben ist. She died 2 weeks ago. Vor 2 Wochen starb sie. And it was like such a shock. Das war so ein Schock. Dennis, his brother, is the pastor of the church in Malawi. Der Bruder von Dennis, der ist der Pastor von der Gemeinde in Malawi. He goes up there every 2 weeks. Er geht alle 2 Wochen da hinauf. And Dennis saw his brother. Und Dennis sah seinen Bruder. In passing, and the brother said. Wie er an ihm vorbeiging und der Bruder sagte. The American's little girl. Das Mädchen von den Amerikanern. Died. Ist gestorben. The American's little girl. Das kleine Mädchen von den Amerikanern ist gestorben. Isn't that like such a testimony? Ist das nicht so ein Zeugnis? There was such a connect. Da war so eine Verbindung da. That she was referred to as the American's little girl. Dass man von ihr sprach als dem Mädchen der Amerikaner. I am daring to believe. Ich wage es zu glauben. That God is going to use her life. Dass Gott ihr Leben verwenden wird. To open such a door of blessing. Um so ein Tor des Segnens zu öffnen. I don't know how, ich weiß noch nicht wie. But I believe that God will. Aber ich glaube, dass Gott das tun wird. And God has already used that little girl und to Gott show the village what is in our heart. Dieses kleine Mädchen verwendet, um diesem Dorf zu zeigen, was wir im Herzen tragen. This is the message this morning. Und das ist die Botschaft heute früh. I'm only going to speak for about 12 more minutes. Und ich kann jetzt nur noch für weitere 12 Minuten sprechen. Here's my question. Hier kommt meine Frage. What are you going to dare to believe this year? Und was wirst du wagen, dieses Jahr zu glauben? For your life. Für dein Leben. What will you dare to believe this week? Und was wirst du es wagen, diese Woche? And what will you dare to believe today? Und was wirst du wagen heute. Because only when we dare to believe, nur wenn wir es wagen zu glauben, do we step out of the realm of a casual faith. Dann treten wir heraus aus diesem Bereich dieses beiläufigen, nur gelegentlichen Glaubens. We don't dare to believe accidentally. Wir wagen es nicht, nur zufällig zu glauben. 33 years ago, vor 33 Jahren, I dared to believe, da habe ich es gewagt zu glauben, that God loves me. Dass Gott mich liebt. I dared to believe that he is real. Ich habe es gewagt zu glauben, dass er ganz real ist. I dared to believe that what they showed me in the Bible is true. Ich wagte es zu glauben, dass das, was sie mir in der Bibel gezeigt haben, auch wahr ist. And it changed my life. Das hat mein Leben verwandelt. It wasn't long after that I dared to believe that if I tithed. Aber es hat nicht lange gedauert danach, dass wenn ich wagen würde zu glauben für meinen Zehnten, that when I honored God first from my income, dass in dem Moment, wo ich praktisch Gott ehrte von meinem Zehnten, as a young person, as a teenager, dass ich ihn da ehren würde, and that was such a dare, und das war so waghalsig für mich, it was painful, in gewisser Weise schmerzhaft. I remember the first time I put $100 bill as a 19-year-old in the offering. Ich kann mich daran erinnern, wie ich das erste Mal einen 100-Dollar-Schein in die Spende gegeben habe als 19-Jähriger. I had to stagger out. Es war für mich einfach wow. I did it. I dared to believe. Ich wagte es zu glauben. I dared to believe. Ich wagte es zu glauben. 567 days ago. Vor 567 Tagen. Exactly. I have a photocopy of yesterday's journal. Da habe ich eine Fotokopie von meinem Journal von gestern. 577 days ago. 577 Tage. I dare to believe. I dare to believe that if I spent 1 hour a day with God. Dass wenn ich eine Stunde jeden Tag mit Gott einfach verbringe. That it would not make life more difficult. Dass das Leben nicht schwieriger machen würde. That it would make life more easy. Sondern vielmehr, dass das Leben viel leichter machen würde. I dare to believe it. Ich wagte das zu glauben. It didn't make sense because it was like 1 hour I can never seem to find. Aber das schien mir zunächst keinen Sinn zu machen, weil diese eine Stunde, woher würde ich es finden? There's so much to do. Es gab ja so viel zu tun. The day is just packed with demands and details and phone calls and emails and meetings and this and that, and it's like wow. Vollgepackt mit Terminen, mit E-Mails, mit Anrufen und all diesen Dingen. I dare to believe it. Aber ich habe es gewagt, es zu glauben. Und wisst ihr was? The yoke is easier and the burden is lighter. Das Joch ist sanft und die Last ist sehr viel leichter. And I don't regret one single hour that I spent with God. Und ich bereue nicht eine einzige Stunde, die ich mit Gott verbracht habe. He always waits for me. Er wartet immer auf mich. 3 weeks ago. Vor 3 Wochen. I dare to believe something. Habe ich es wieder gewagt, etwas zu glauben. I dare to believe that if I took a Sabbath day of rest every week, wenn ich mir wirklich einen Sabbattag, eine richtige Ruhe jeden Woche gönne, that God would bless my life. Dass Gott mein Leben wirklich segnen würde. My newest dare. Das ist mein neuestes Wagnis. It was such a dare. Es war so ein Wagnis. That Friday I would do nothing at all for the church, nothing. Dass am Freitag nothing. Absolut nichts nothing. Für die Gemeinde tun würde. I mean nothing. Nichts, gar nichts. Nothing. Nichts. It was so drastic. Like, es war so drastisch. Friday came and I was like. Freitag da kam und ich habe mir gedacht. There's so much to do. Es gibt so viel zu tun. Nein. You do nothing. Nein, gar nichts. It was so hard to do nothing. It was like work. Es war so schwer, nichts zu machen. What do we do? Was können wir jetzt tun? Ruhen. I don't know how. How do we rest? You do nothing. Nichts, einfach gar nichts machen. Take a walk. Geh spazieren. Is that it? War's das jetzt? I had to, and then it was like I had to work so hard in those 6 days. In diesen 6 Tagen musste ich dann so hart arbeiten. So I could take that day off. Also dass ich mir dann diesen einen Tag leisten könnte, den ich mir da freinehme. Sabbath coming. Sabbath kommt. I still got time. Oh, 2 more hours. Mann, get this done. Email. E-Mail, ja. Und Sabbath. Sabbath. What do we do now? Was machen wir jetzt? Just rest. Ruhen. I don't know how. Ich weiß nicht wie. I'm daring to believe God. I'm daring. Ich wage es, Gott zu glauben. And God said to me. Und Gott sagte mir. Three things I want on the Sabbath. Drei Dinge möchte ich von dir am Sabbat haben. I want you to rest. Erstens, dass du ruhst. I want you to relax. Zweitens, dass du entspannst. I want you to be refreshed. Und dass du erfrischt wirst. So after the Sabbath, I test myself. Nach dem Sabbat habe ich mich dann getestet. 0 to 10. 1 bis 10. Did you rest? Hast du geruht? Yes. Ja. Did you relax? Hast du entspannt? Almost. Fast. Do you feel refreshed? Fühlst dich erfrischt? Not bad. Nicht so schlecht. I'm daring to believe. Ich wage es zu glauben. What are you daring to believe? Was wagst du zu glauben? And here's the secret. Und hier kommt ein Geheimnis. We have to dare to believe. Wir müssen es wagen zu glauben, that the Holy Spirit will show us, dass der Heilige Geist es uns zeigen wird, what we need to dare to believe. Was wir da zu glauben wagen müssen. It's so specific for everybody else. Es ist so spezifisch für jeden Einzelnen von uns. I was talking to the pastor from Halbgasse. Ich habe mit einem Pastor gesprochen, mit dem Pastor von der Halbgasse. And we were waiting for Rick Warren to come. Und wir haben darauf gewartet, dass der Rick Warren kommen würde. And we were going to have dinner with him. Um dann gemeinsam mit ihm abends. And so he said to me, tell me about your schedule. Erzähl mir ein bisschen etwas über deinen Zeitplan. And so he says, where's your Sabbath? Wo ist dein Sabbat, sagt er. I said, on Sunday. Naja, am Sonntag. And he went, ja, wirklich? Right. Wirklich, so naja. We sat down with Rick Warren about a half hour later. Eine halbe Stunde später saßen wir da mit Rick Warren. And Rick Warren says to us, und Rick Warren sagt zu uns, do you guys take Sabbath? Nehmt ihr euch einen Sabbat? The table was quiet. Der Tisch ist ruhig. And then he said, dann sagte er, and Sunday doesn't count. Der Sonntag zählt dafür nicht. And the Pastor Burschel looked at me. Der Pastor Burschel schaut mich an. And I said, that's the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist, sagte er. That is the Holy Spirit. Der Heilige Geist. A double witness. Ein doppeltes Zeugnis. I will dare to take the Sabbath and it will not be on Sunday. Ich werde es wagen, mir Sabbat zu nehmen, und es wird nicht der Sonntag sein. It's work. Und concentration. Es ist eine Arbeit, regelrecht. It's like how will I take a day out? Du musst ja konzentrieren. Wie kann ich mir diesen Tag da einfach rausnehmen? You gotta dare. You gotta du musst es dare. Wagen. You gotta dare. Es wagen. You will never be generous unless you dare. Du wirst nie großzügig sein, es sei denn, dass du es wagst. Do you know why? Weißt du? Because the daring brings us into the realm of the holy. Das Wagen bringt uns hinein in diesen Bereich der Heiligkeit. It's in the realm of the holy. In dem Bereich der Heiligkeit. It's indescribable. Da wird es unbeschreiblich. It's unmeasurable. Unermesslich. It's unimaginable. Unvorstellbar. It's incorruptible. Unverderblich. It's undefinable. Unbestimmbar. Unsearchable. Unerforschlich. Inexhaustible. Unerschöpflich. There's a verse in John chapter 6 verse 21. Da gibt es einen Vers in Johannes Kapitel 6 Vers 21. When Jesus sent them into the storm. Als Jesus sie in den Sturm sandte. And then he comes walking by. Und dann so vorbeikommt und so daher spaziert. On the water. Auf dem Wasser. They freak out. Als sie werden völlig ausgerastet. What? It's a ghost. Ein Geist. He says, no, it's me. Nein, das bin ich. And then he gets into the boat. Dann steigt in das Boot. In the middle of the sea. Inmitten des Sees. In the middle of the storm. Inmitten des Sturms. And everything calms down. Und alles beruhigt sich. Quack, quack. They said, who is this guy? Wer ist dieser Mann? That even the wind and the waves would obey his voice. Dass selbst der Wind und die Wellen seiner Stimme gehorsam but then, sind. But then it says this, dann heißt es aber. And then they were immediately on the shore. Und dann heißt es, waren sie sofort am anderen Ufer. This is the realm of the holy. Das ist der Bereich des Heiligen. The unexplainable. Das Unerklärliche. The unimaginable. Das Unvorstellbare. How did that happen? Wie geschah dies? I don't know. It's not explainable. Ich weiß nicht. Es ist nicht erklärbar. This is the realm of the holy. Das ist der Bereich des Heiligen. This is the realm we have to dare to touch. Und das ist der Bereich, wo wir es wagen müssen, aber da hineinzureichen. As long as we limit God to our understanding, solange wir praktisch Gott gegenüber unserem eigenen Verständnis limitieren, we are unholy. Sind wir im Unheiligen. In Ephesians chapter 3 verse 20. Im Epheser Kapitel 3 Vers 20. In the Amplified Bible. In der erweiterten Version. Remember this, Ephesians 3:20. Epheser 3:20. God, who is at work in whose power is at work in us. Dessen Kraft in uns wirkt. Does super abundantly. Macht so viel über drüber mehr. Above and beyond. Und noch jenseits und drüber hinaus. All über alles. That we dare to believe and dare to think and to ask. Was wir zu glauben, zu denken oder zu erbitten fragen. To be daring just brings us to the lowest level of the holy. Nur zu wagen bringt uns zu dem geringsten Ebene des Heiligen. To dare brings us to the threshold. Zu wagen bringt uns nur an die Schwelle. We have little lies inside of our soul. Wir haben da kleine Lügen in unserer Seele. To dare to believe. Und es zu wagen, es zu glauben. That the Holy Spirit can free me from them. Dass der Heilige Geist mich davon befreien kann. To dare to believe that God can give me love for my spouse. Dass Gott mir einfach Liebe geben kann für meinen Ehepartner. For some here. Für einige hier. Love for a mother-in-law. Oder Liebe für die Schwiegermutter. Oder für ein Kind. Or your job. Für deine Arbeit. Just to close. Um abzuschließen. What will you dare to believe for your life? Was wirst du für dein Leben zu glauben wagen? Something to add. Etwas hinzuzufügen. Or something to remove. Oder vielleicht auch etwas aus deinem Leben zu entfernen. At the same time. Vielleicht zur gleichen Zeit. When we pray that God adds to us. Wenn wir darum bitten, dass Gott uns etwas hinzufügt. My experience is that 85% of the things that we should remove are just pushed out. Dann ist meine Erfahrung, dass 85% der Dinge, die wir da aus unserem Leben entfernen sollten, ganz von alleine daraus herausgedrängt werden davon. If I add peace, fear flees. Wenn ich Friede hinzufüge, wird die Furcht gehen. If I add love, hatred flees. Wenn ich da liebe, wird der Hass weggehen. But my experience is about 15%. Aber ich habe auch die Erfahrung, dass vielleicht so 15% or 5% oder vielleicht sind es 5% is rooted. Die sind irgendwie tief verwurzelt. And it doesn't just go. Und das geht nicht so einfach weg. It has to be rooted out. Es muss da entwurzelt werden. Jeremia Kapitel 1, Vers 10. Jeremiah, your calling is to root out. Jeremia, deine Berufung ist auszuzehren. To bring down. Und niederzureißen. And then to plant and build up. Dann aber wieder einzupflanzen und neu aufzubauen. Would we dare to face the lies that are hidden in our hearts. Wagen wir es, die Lügen, die uns am Herz vergraben sind, you're stupid, you're unattractive. Du bist doof, du bist nicht attraktiv. Nobody would marry you. Na, niemand würde dich heiraten. All these kind of I can't be used by God. I'm insignificant. Ich kann von Gott nicht verwendet werden. Ich bin ja nur unbedeutend. I'll never have a better job. Ich werde nie eine bessere Arbeit haben. All these lies. All diese Lügen. And that we cannot even put our finger on them. Und wir können nicht mal unseren Finger darauf legen. We don't even see them as a lie because we have believed them. Wir sehen sie nicht mal als Lüge, weil wir sie ja geglaubt haben. And they are so powerful that we think it must be true. Und sie sind so mächtig, weil wir da denken, die müssen doch wahr sein. And this is what we want to address in the next. Und genau das wollen wir ansprechen. 6 months. In den nächsten 6 Monaten. I just want to see people free. Ich möchte einfach, dass ihr Leute einfach frei seid. And testimonies. Zeugnis geben. Noch ein Zeugnis. Noch ein Zeugnis. You know what? I want people to say. I would never have dared to try this. Ich möchte das Leute sagen, ich hätte eigentlich nie gewagt, das überhaupt zu versuchen. But I just dared to dare. Aber ich habe es einfach gewagt, dies zu wagen. I just dared to say, God, put your finger on it. Ich habe es gewagt zu sagen, Gott, lege deinen Finger darauf. Psalm 139:23. Search me, O God. Erforsche mich. And know my heart. Und erkenne mein Herz. And show me the hurtful thing that is in me. Und zeig mir dieses schmerzhafte Ding, was da drin ist. Psalm 139:23. And when we do that as a church. Und wenn wir das tun als Gemeinde. And people are healed. Und wir geheilt werden. And the constraints are removed. Und diese Beschränkungen dann entfernt sind. Our lives will blossom. Dann wird unser Leben förmlich aufblühen. In our homes, zu Hause, in the job, am Arbeitsplatz, in the school, in der Schule, in the church, in der Gemeinde. We'll have to tell people you can't come anymore. There's no room for you. Wir müssen Leute sagen, ihr könnt leider nicht mehr kommen. We'll have tickets to come to church on Sunday. Wir werden am Sonntag werden wir Tickets brauchen. I'm sorry, do you have a ticket? Oh, I'm sorry. The church down the street. Drüben ist an der Gemeinde. Can I see your membership card? Kann ich deine Mitgliedskarte sehen? I'm sorry, not membership card. I have to apply. Tut mir leid, muss ich anmelden. You'll have to apply, but there's a long line. Ah, das ist lange. We're looking at like 2 years. Also yeah. Lange, lange Schlange. But there's a lot of churches in the area. You can go there. Gemeinden. I hear that God is moving. I hear lives are changed. Aber ich höre, dass Gott sich hier bewegt. Leben verwandelt sind. But there's no room inside. Wir haben leider keinen Platz. Unless you want to help us to move the wall, you know. Also, seitdem das uns helfen, möchtest du da irgendwie die Wände zu entfernen? But you get the point, huh? Aber ich habe es verstanden. Would you pray with me? Wollt ihr mit mir beten? Father in heaven, I just thank you for this time. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zeit. I just pray for these thoughts. Ich bete für diese Gedanken. Jesus, this next 10 years. Jesus, diese nächsten 10 Jahre. Will you come back? Wirst du wiederkommen? Is this the last decade? Ist das letzte Jahrzehnt? Of history as we know it. Der Geschichte, wie wir sie kennen. Spend a moment with the Lord. Verbring einen Moment Zeit mit dem Herrn. And ask the Holy Spirit. Und bitte den Heiligen Geist. Show me. Zeig mir. What you want me to dare to believe. Was du möchtest, was ich wagen soll, dir zu glauben. Forgiveness. Vergebung. Joy or peace. Freude. Purpose. Frieden, Zweck. Confidence. Zuversicht. Let's take a moment. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. And let God speak to us. Und lassen wir es zu, dass Gott zu uns spricht. We heard today that perhaps when we were young, we heard things about ourselves. Wir haben das gerade gehört, dass vielleicht als wir noch jung waren, wir bestimmte Dinge gehört haben, die zu uns gesprochen wurden. Maybe we got a gift from a parent. Vielleicht hatten wir ein Geschenk von unseren Eltern. But it was a bad gift. Aber es war ein schlechtes Geschenk. The thing about a gift is that you don't deserve it. It's just given to you. Der Punkt an einem Geschenk ist, dass du es nicht irgendwie verdienst, sondern es wird dir einfach gegeben. And maybe this bad gift was a sentence. War genau dieses schlechte Geschenk ein Satz. You are worthless. Du bist wertlos. You will never amount to anything. Vielleicht du wirst nie etwas erreichen. You are slow. Du bist zu langsam. You mess everything up. Na, vielleicht. Du bringst alles durcheinander. And you believed it. Und du hast es geglaubt. And it became a part of you. Und so wurde es zu einem Teil von dir. And today we rehearse those thoughts. Und heute kommen diese Gedanken immer wieder in Erinnerung. And it affects our relationships. Und es hat eine Wirkung in unseren Beziehungen. You are undesirable. Es gibt niemand, der dich mag. You are unwelcome. Du bist nicht willkommen. You are unlovable. Du bist nicht liebenswert. And we go through life with this identity. Und wir gehen durch das Leben und schleppen diese Identität mit uns herum. And maybe we become very successful. Und vielleicht werden wir sogar sehr erfolgreich. And we work and we achieve. Und wir arbeiten und wir erreichen sogar Dinge. And it's all to overcome this feeling of inferiority and worthlessness. Aber diese Motivation dahinter ist nur, um dieses Gefühl des Geringseins und dieses Unterliegens einfach zu überwinden. The voice that your father maybe spoke to you. Vielleicht eine Stimme, die dein Vater einfach dir gegenüber ausgesprochen hat. And it's still speaking. Und es ist diese Stimme, die scheinbar immer noch dir gegenüber spricht. And that's why we do the things we do. Und das ist die Ursache, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Approval. Anerkennung. Honor, status. Ehre, irgendwo einen Status quo. And we want to take this time now and let the Holy Spirit uncover the lie. Und wir wollen uns jetzt diese Zeit nehmen, dass der Heilige Geist einfach diese Lüge aufdecken kann. That we can identify it, dass wir es identifizieren können. And we can consciously cast it down. Und dass wir es ganz bewusst einfach niederwerfen können. And receive the thoughts that your Father thinks about you. Und dass wir die Gedanken empfangen, die unser wahrhaftiger Vater über uns denkt. I want you. Ich möchte dich. I love you. Ich liebe dich. You are righteous. Du bist gerecht. Apart from all your success. Und das ist losgelöst von irgendwelchem Erfolg, den du haben könntest. You are loved unconditionally and unreservedly. Du bist bedingungslos geliebt und ohne dass ich irgendetwas zurückhalten würde von meiner Liebe. No matter how you have failed. Egal wie sehr du versagt haben magst. My love does not depend on what you have done or who you are. Meine Liebe hängt nicht von dem ab, was du getan hast oder wer du bist. It depends solely on what my son has done on the cross. Meine Liebe hängt ganz allein von dem ab, was mein Sohn and am I, Kreuz getan hat. And I want you to receive this good gift. Und ich möchte, dass du dieses gute Geschenk einfach empfängst. You don't deserve it, du verdienst es nicht. But it's yours. Aber es ist deins. Just open your heart and receive it. Öffne einfach dein Herz und empfange es. I want to give you beauty for ashes. Ich möchte dir Schönheit geben für deine Asche. I want to give you the oil of joy for mourning. Ich möchte dir Freudenöl geben statt deines Klagens. I want to clothe you with a garment of praise. Ich möchte dich bekleiden mit einem Gewand des Lobpreises. Instead of a spirit of heaviness and being burdened. Statt eines Geistes der Belastung und der Schwierigkeit. Jesus, we open our hearts to you and we are naked. Jesus, wir öffnen unsere Herzen dir gegenüber und wir stehen nackt vor dir. And we thank you that you love us in this state. Und wir danken dir, dass du uns so liebst in diesem Zustand. Just let him love you. Lass es einfach zu, dass er dich liebt. Bring down the strongholds, bring down the lies. Reiß die Festungen nieder, die Lügen. And accept the truth. Und lass uns einfach die Wahrheit empfangen.